Erster, habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Zweiter, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch zu bereiten. Dritter, ich werde gehen und euren Platz vorbereiten. Dann komme ich wieder. Ich werde euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Vierter, ihr wisst, wohin ich gehe. Ihr kennt den Weg. Fünfter, Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Sechster, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Siebter, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr auch meinen Vater. Ihr kennt ihn jetzt, denn ihr habt ihn gesehen. Achter, Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Dann sind wir zufrieden. Neunter, Jesus sagte zu ihm, ich bin schon so lange bei euch. Hast du mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Warum sagst du, zeige uns den Vater? Zehnter, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich sage, kommen nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir lebt, tut seine Taten. Elfter, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn ihr das nicht glaubt, dann glaubt wegen der Taten. Zwölfter, ich sage euch wirklich, wer an mich glaubt, wird auch Taten tun. Er wird sie tun, so wie ich sie tue. Er wird sogar größere Taten tun, denn ich gehe zum Vater. Dreizehnter, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. So wird der Vater durch den Sohn geehrt. Vierzehnter, wenn ihr mich um etwas bittet, werde ich es tun. Fünfzehnter, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Sechzehnter, dann werde ich den Vater bitten. Er wird euch einen anderen Helfer geben. Dieser Helfer wird immer bei euch sein. Siebzehnter, das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen. Sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er wohnt bei euch und wird in euch sein. Achtzehnter, ich werde euch nicht allein lassen. Ich komme zu euch. Neunzehnter, bald wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen, denn ich lebe und ihr werdet auch leben. Zwanzigster, an diesem Tag werdet ihr wissen, ich bin im Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. 21. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Ich werde ihn auch lieben und mich ihm zeigen. 22. Judas, nicht Iskariot, sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich uns zeigen, aber nicht der Welt? 23. Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er meine Worte befolgen. Mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. 24. Wer mich nicht liebt, befolgt meine Worte nicht. Aber das Wort, das ihr hört, ist nicht von mir. Es ist vom Vater, der mich gesandt hat. 25. Das habe ich euch gesagt, als ich bei euch war. 26. Der Helfer ist der Heilige Geist. Der Vater wird ihn in meinem Namen senden. Er wird euch alles lehren. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 27. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch keinen Frieden, wie die Welt ihn gibt. Habt keine Angst. Seid nicht traurig. 28. Ihr habt gehört, dass ich gesagt habe, ich gehe weg. Und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebt, dann freut ihr euch, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. 29. Ich habe es euch jetzt gesagt, bevor es passiert. So werdet ihr glauben, wenn es passiert. 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden. Der Herrscher der Welt kommt. Er hat keine Macht über mich. 31. Aber die Welt soll wissen, dass ich den Vater liebe. Ich handle nach dem Auftrag, den mein Vater mir gegeben hat. Steht auf, lasst uns von hier gehen.